Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr geht es weiterhin um deutsche Musikerinnen, um CDs, Platten der letzten Jahre von Frauen, die singen, texten, komponieren, Instrumente spielen, programmieren, produzieren oder wie auch immer sich musikalisch betätigen. Eben zu Beginn dieser zweiten Stunde war das Paula, ein Duo aus Berlin, Elke Brauweiler und Berend Intelmann. Und während auf den allermeisten Stücken Berend Intelmann für Text und Musik verantwortlich ist, gibt es auf beiden bisher erschienenen Paula-Alben jeweils ein Lied von Elke Brauweiler, das sie alleine komponiert hat, jeweils in französischer Sprache. Sowohl auf dem ersten Album Himmelfahrt als auch auf Warum Berlin, so hieß ihr zweites Album vom letzten Jahr. Darauf war das eben gehörte Je te vois bien. Gleich noch einmal dieselbe Elke Brauweiler als Sängerin, auch wieder mit einem Zweierprojekt. Diesmal heißt der Musiker dabei Fredeber Albrecht, genannt Fredus. Das Projekt Commercial Breakup und das Lied jetzt Walking Back Home. Hier sind Commercial Breakup. If you wanna know me, come and see. I would like to show you. If you wanna reach me, you can try. I would like to contact you. If you wanna follow me, go on and try. I like it when you walk behind me. And if you wanna look at me, come and see, look at me. I'd like to present myself to you. And feel your face remains while I'm walking back home. It feels like floating quiet. When will we meet again? If you wanna think of me, you can try. I would like to show you how. If you wanna hold me, go on. If you wanna know me, if you wanna reach me, and if you wanna follow me, go on and try. We'll be right back. Das waren jetzt drei Zweiergruppen hintereinander. Nach Paula und Commercial Breakup eben Zweiraumwohnung aus Berlin. Das sind Tommy Eckert und Inga Humpe. Ihre Pop-Vita dürfte bekannt sein. Unter anderem Neon Babies, Döf, Humpe und Humpe. Also Mitte der 80er Jahre mal ein gemeinsames Duo-Projekt mit ihrer Schwester Annette. Dann noch Bambi, Ende der 80er. 2000 oder war es Ende der 90er, weiß ich gar nicht mehr, jedenfalls 2000 schließlich die erste Single mit Zweiraumwohnung. Wir trafen uns in einem Garten. Ein Jahr später das Debütalbum Kommt zusammen, daraus eben zwei von Millionen von Sternen. Ein Remix-Album folgte und auch das reguläre zweite Album In Wirklich. Nach so viel süßer Popmusik nun 6 Minuten seltsamere Klänge. Das Stück hieß Virgin de Guadeloupe, ganz alleine aufgenommen, gesungen und produziert hat es Yvonne Cornelius aus Köln alias Niobe. Als Niobe hat sie inzwischen 2 Alben herausgebracht, nach dem Debüt Radioersatz, jetzt erst vor wenigen Wochen das Nachfolgealbum CC, daraus stammte das Stück eben. Und wenn wir mit dieser Niobe-Musik an einem stilistischen Pol im heutigen Programm angelangt sind, dann stellt das nächste Lied sozusagen genau den Gegenpol dar. Gudrun Mittermeier, auch sie mit einem Künstlernamen, und zwar Somersault. Mit ihrer 2. Single ist sie derzeit gerade auf dem Weg in die Hitparaden. So etwas wie Niobe eben hört man im Radio, wenn überhaupt, nur nachts. Diese Symphony von Somersault läuft dagegen auf vielen Sendern derzeit zu jeder Tageszeit. Himmel sehen und das Körper sich bewegen, Rhythmus zucken und nicht schweben. Was ich will, ist dein Erbeben. Nenn es Masochismus, ich nenne es Bewegung. Komm und gib mir einen Kuss, denn ich werde dir nicht wehtun. Schluss mit der Gemütlichkeit, dafür habe ich keine Zeit. Hallo, es wird nicht eingeschlafen. Nicht meine Idee, doch wenn es nicht mehr weh tut, dann ist es vorbei. Und was übrig bleibt, ist eine Handvoll Wehmut. Keine Mittelmäßigkeit, keine Angst vor morgen, keinen Abend vor der Glotze, keine Altersvorsorge, keine langweilige Scheiße und vor allem kein Bedauern, dass es früher besser war, denn ich sehe den Schmerz schon lauern. Und das Körper sich bewegen, Rhythmus zucken und nicht schweben. Was ich will, ist ein Erbeben. Es soll wehtun. Nenn es Masochismus, ich nenne es Bewegung. Komm und gib mir einen Kuss. Nein, ich werde dir nicht wehtun. Schluss mit der Gemütlichkeit, dafür habe ich keine Zeit. Hallo, es wird nicht eingeschlafen. Keine Mittelmäßigkeit. Zuerst Somersault. Unter diesem Namen singt und veröffentlicht Gudrun Mittermeier. Anschließend Bernadette Hengst bzw. Bernadette La Hengst, wie sie sich seit einiger Zeit nennt. Im vergangenen Jahr erschien ihr erstes Soloalbum. Der beste Augenblick in deinem Leben ist gerade eben jetzt gewesen. So gut wie im Alleingang aufgenommen. Im CD-Booklet steht hinter ihrem Namen Gesang, Keyboards, Gitarre, Bass, Akkordeon, Klänge, Rhythmen, Sampler. Natürlich sind auch sämtliche Lieder von ihr selbst geschrieben. Das eben hieß Wehtun, in Klammern, wir bleiben in Bewegung. Vor ihrer Solozeit hat Bernadette Hengst schon in anderen Gruppen mitgemacht, zum Beispiel bei Hua oder den Mobilettes, aber vor allem in ihrer Mädchenband Die Braut haut ins Auge. Zwischen 1993 und 2000 veröffentlichten die fünf jungen Damen 4 Alben, 3 Studios sowie zum Abschluss ein Live-Album. Auch eine andere, die damals in dieser Band war, hat jetzt musikalisch etwas Neues, das hören wir gleich. Im Anschluss an dieses Lied, der langweiligste Junge der Welt, mitenthalten auf dem Debütalbum Die Braut haut ins Auge. Der langweiligste Junge, den ich traf, war der, den ich nicht traf. Weil er mich überhaupt nicht interessierte und weil er kein Theater spielte. Das war der langweiligste Junge der Welt. Der langweiligste Junge, den ich kannte, war der, den ich nicht kannte. Weil er keine Musik machte und keine dadaistischen Bilder malte und weil er nichts von Kafka wusste und ganz bestimmt zur Bundeswehr musste. Das war der langweiligste Junge der Welt. Stellt er sich vor, ein Mädchen zu treffen, die ihm den Seidenbandtanz zeigt oder die dazu neigt, mit Eiern zu werfen oder einfach nur mit ihm zu schlafen, mit ihm zu schlafen. Mit ihm, dem langweiligsten Jungen. Manchmal stelle ich mir vor, bei ihm zu sein. Ich müsste ihn nicht mehr kennenlernen. Ich wüsste ja schon alles von ihm. Es wäre so einfach mit ihm. Seine Hand würde meine wärmen. Wir würden beide vor Langeweile, ja, vor lange, lange, lange, Langeweile. Ich wäre glücklich, glücklich mit dem langweiligsten Jungen der Welt. Taking warmth from the to accept with no regret is our Savior. For to live with the sorrow is hard, but as death takes the ones that we cherish, time can rob us of even our past. In der Band Die Braut haut ins Auge war Bernadette Hengst die Hauptsängerin. Bass spielte damals Peter Devlin. Sie sang auch gelegentlich mit. Und ebenso wie Bernadette Hengst, jetzt wie gehört Solo als Bernadette La Hengst, hat auch Peter Devlin inzwischen ein neues Projekt, nämlich eine Country-Band, in der sie jetzt die Hauptsängerin ist und auch die allermeisten Stücke schreibt. Ihre jetzige Band heißt Cow. Im Herbst letzten Jahres erschien ihr Debütalbum Feeding Time und mit diesem Lied eben Traveling the Long Road Home beginnt diese Platte, diese CD. Und ähnlich ländlich, unaufgeregt, entspannt geht es auch auf den restlichen 12 Stücken weiter. Country und Deutschland, das kann also zusammenpassen, siehe Cow. Auch im letzten Jahr kam das nächste Album, das insgesamt dritte für die Quarks, auch eine Art Pärchenduo, Jovanka von Willisdorf und Nils Lorenz. Sie wohnen in Berlin, waren auch mal auf dem dortigen Monika-Label, sind mittlerweile bei einer großen Plattenfirma, jedenfalls mit diesem dritten Album, Trigger Me Happy, das mit diesem Stück beginnt. Vergiss, hier sind die Quarks. Das Grün, vergiss das Blau, vergiss den Morgen. Liebe macht nicht alles schön. Sie ruiniert einfach alles. Sie bricht dir das Herz. Sie bringt alles durcheinander. Wir sind nicht hier, um vollkommen zu sein. Wir sind hier, um uns unsere Herzen zu brechen und um uns selbst zu zerstören. Um die falschen Menschen zu lieben. Und um zu sterben. Ich meine, die Liebesromane sind Blödsinn. Den Quarks aus Berlin, eben Spilsbury aus Hamburg. Das sind Zoe Meissner und Tobi Asche. Es klingt schwer nach 80er Jahre, aber es ist von heute. Das Spiel ist aus, hieß das Stück von Spilsbury. Das gilt auch für diesen Soundcheck zum Thema deutsche Frauen und Musik. Ich habe mich dabei überwiegend an neuere Produktionen gehalten. Natürlich muss dabei die ein oder andere fehlen, allein aus Zeitgründen. Zum Schluss dieser beiden Stunden noch einmal Barbara Morgenstern. Diesmal nicht von ihrem aktuellen Album Nichts muss, sondern aus ihrer Instrumental 10 Inch Eine Verabredung aus dem Jahr 2001. Das Stück Der Wunsch Teil 4. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Im Studio war heute Günther Jansen. Ich sage tschüss, bis bald, gute Nacht.